Abschnitt 8 von Andersens Märchen-Ergänzungsband. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Old Zack. Andersens Märchen-Ergänzungsband von Hans Christian Andersen. Übersetzt von Guido Höller. Kapitel 8: Ein Stück Perlenschnur. Die Eisenbahn erstreckt sich in Dänemark bis jetzt nur von Kopenhagen nach Korsør. Es ist ein Stück einer Perlenschnur, woran Europa so reich ist. Die köstlichsten der Perlen heißen Paris, London, Wien, Neapel. Doch manch einem bedeuten diese großen Städte nicht die schönsten Perlen. Er zeigt vielmehr auf eine kleine, unbedeutende Stadt. Dort ist seine Heimat Haus. Dort wohnen seine Lieben. Ja, oft ist es nur ein einziger Hof, ein kleines Haus, in grünen Hecken versteckt, nur ein Punkt, der dahin fliegt, während die Eisenbahn vorüberjagt. Wie viele Perlen gibt es an der Schnur von Kopenhagen nach Korsør? Wir wollen sechs betrachten, die am meisten Beachtung verdienen. Alte Erinnerungen und die Poesie selber geben diesen Perlen einen Glanz, dass sie strahlend vor unseren Augen stehen. An dem Hügel, auf dem das Schloss Friedrichs des Sechsten steht und wo Eulenschläger seine Jugend verlebte, schimmert im Schutze stiller Wälder eine der Perlen, das Heim zwei liebenswürdiger Greise. Man nannte es eine zweite Hütte Philemons und Baukis. Hier wohnte Rabeck mit seinem Weibe Kammer. Hier, unter ihrem gastlichen Dache, versammelten sich ein Menschenalter hindurch die geistigen Größen aus dem geräuschvollen Kopenhagen. Hier ward dem Geist ein Heim geschaffen. Und nun, sag nicht, ach, welche Veränderung! Noch jetzt ist es ein Heim des Geistes, ein Treibhaus für die verkümmerte Pflanze, die Blumenknospe, die nicht kräftig genug war, um sich zu entfalten, umschließt doch, wenn auch verborgen, alle Keime zu Blättern und Früchten. Hier scheint die Sonne in eine wohlgehegte Stätte des Geistes und weckt Leben. Die Welt ringsum strahlt durch die Augen in die unerforschliche Tiefe der Seele hinein. Das Idiotenheim, von der Menschenliebe umschwebt, ist ein heiliger Ort, ein Treibhaus für die verkümmerte Pflanze, die einst in Gottes Blumengarten blühen soll. Die Schwächsten im Geiste sind jetzt hier versammelt, wo ehemals die Größten und Stärksten zusammenkamen, ihre Gedanken austauschten und aufwärts strebten. Aufwärts lodert jetzt auch die Flamme der Seele in Philemons und Baukis zweiter Hütte. Die Stadt der Königsgräber an Rohrs Quelle, das alte Röskilde, liegt vor uns. Die schlanke Turmspitze der Kirche erhebt sich über die niedrige Stadt und spiegelt sich im Issefjord. Ein Grab nur wollen wir hier besuchen. Betrachte es im Glanze der Perlen. Es ist nicht das der mächtigen Unionskönigin Margarete. Nein, innerhalb des Friedhofs, an dessen Mauern wir dicht vorüberfliegen, ist das Grab. Ein geringer Stein liegt über demselben. Der König der Orgel, der Erwecker der dänischen Romanze, ruht hier. Die alten Sagen werden in unserer Brust zu Melodien. Wir vernehmen wieder die klaren Wellen rollen und es wohnte ein König in Leire. Röskilde, du Stadt der Königsgräber, im Glanze deiner Perlen wollen wir das geringe Grab betrachten, wo eine Lyra und der Name Weise in den Stein gehauen sind. Nun kommen wir nach Siegerstedt, bei der Stadt Ringstedt. Das Flussbett ist seicht, das gelbe Korn wächst dort, wo einst das Boot Hagbards anlegte, nicht weit von Signes Jungfrauenzwinger. Wer kennt nicht die Sage von Hagbard, der an der Eiche hing, und Signelis Käfig, der in Flammen stand, die Sage von der starken Liebe. Herrliches Sorø umkränzt von Wäldern. Jetzt hat ein stilles Klosterdorf einen Durchblick zwischen den bemoosten Bäumen erhalten. Mit Jugendblick siehst du von der Akademie über die Seen auf die Weltstraße und hörst den Drachen der Lokomotive stöhnen, wenn er durch deine Wälder fliegt. Sorø, du Perle der Dichtung, du birgst Holbergs Staub in dir. Wie ein mächtiger, weiser Schwan liegt dein Schloss der Gelehrsamkeit am tiefen Waldsee, und schweift zu ihm hinauf unser Auge, so schimmert wie eine weiße Sternblume am Waldboden ein kleines Haus. Fromme Lieder erklingen von dort durch das Land, Wort erschallen darinnen, auf die selbst der Bauer lauscht, um die entschwundene Zeit Dänemarks kennenzulernen. Der grüne Wald und die Vögel gehören zusammen, wie der Name Sorø und Ingemann. Nach Slagelse, Was spiegelt sich hier im Glanze der Perle? Verschwunden ist das Kloster an Dworskow. Verschwunden die reichen Säle des Schlosses, selbst der letzte alleinstehende verlassene Flügel. Doch ein altes Zeichen steht noch heute, das erneuert und wieder erneuert wurde. Ein hölzernes Kreuz auf dem Hügel, wo zur Zeit der Legende des heiligen Anders der Priester von Slagelse erwachte, in einer Nacht von Jerusalem dorthin getragen. Corsair, hier wurdest du geboren, der uns gab, Schmerz und Ernst gemischt, Lieder vom Seelandsfahrer Knut. Du Meister in Wort und Witz, die sinkenden alten Wälle der verlassenen Befestigung sind jetzt hier die letzten sichtbaren Zeichen von der Wohnung deiner Kindheit. Wenn die Sonne untergeht, zeigt ihr Schatten auf den Platz, wo dein Geburtshaus stand. Von diesen Wellen saß du noch Sprogos Höhen schauend, als du klein warst, den Mond hinter der Insel niedergleiten und machtest sie unsterblich, wie du später die Schweizer Berge besangest. Und du, der du im Labyrinth der Welt umherzogst, fandest, nirgends doch sind die Rosen so rot und nirgends auch ihre Dornen so klein. Und nirgends doch sind die Federn so weich, als wo einst der Kindheit und Schuld geruht. Du lieblicher Sänger des Frohsinns, wir flechten dir einen Kranz aus Waldmeister, werfen ihn ins Meer, und die Wogen werden ihn nach der Kieler Förde tragen, an deren Küste dein Staub ruht. Sie bringen dir die Grüße des jungen Geschlechts, die Grüße deiner Geburtsstadt Corsair, wo die Perlenschnur abreißt. Ja, es ist wirklich ein Stück Perlenschnur von Kopenhagen nach Corsair, sagte die Großmutter, der man es vorgelesen hatte. Das ist und bleibt eine Perlenschnur für mich, wenn es nun auch schon über 40 Jahre her ist, sagte sie. Damals gab es noch keine Dampfmaschinen. Wir gebrauchten damals so viele Tage zu dem Wege, als ihr nun Stunden braucht. Es war im Jahr 1815. Damals war ich 21 Jahre. Das ist ein schönes Alter, obschon die 30er Jahre auch noch ein schönes Alter sind. Es sei gesegnet. In meinen jungen Tagen, ja, da kann man weit seltener als jetzt nach Kopenhagen, nach der Stadt aller Städte, für die wir sie ansahen. Meine Eltern wollten nach 20 Jahren wieder einmal dort einen Besuch machen, ich sollte mit. Die Reise war ein Jahr lang besprochen worden, und nun sollte sie wirklich vor sich gehen. Ich meinte, ein ganz neues Leben würde beginnen, und in gewisser Weise begann dort für mich auch ein neues Leben. Es wurde genäht und gepackt, und als wir endlich abfahren sollten, ja, wie viele Freunde kamen nicht, um uns Lebewohl zu sagen, denn es war eine große Reise, die wir vorhatten. Gegen Mittag fuhren wir von Odense in dem holsteinischen Wagen meiner Eltern fort. Aus allen Fenstern der Straße nickten uns Bekannte zu, bis wir zum St. Georg-Tor hinaus waren. Das Wetter war schön, die Vögel sangen, alle waren voll Freude. Man vergaß, dass ein langer, beschwerlicher Weg bis Nyborg zurückzulegen war. Aber am Abend kamen wir dort an. Die Post aber traf erst in der Nacht ein, und eher fuhr der Fährdämpfer nicht ab. Wir gingen an Bord. Da lag nun das große Wasser, so weit wir sehen konnten, ganz still vor uns. Wir legten uns in unsere Kleidern zum Schlafen nieder. Als ich am frühen Morgen erwachte und auf Deck kam, war nach keiner Seite das geringste zu sehen, solchen Nebel hatten wir. Ich hörte die Hähne krähen, die Glocken läuten und meinte, die Sonne aufgehen zu sehen. Wo mochten wir sein? Der Nebel hob sich, und wir lagen wahrhaftig noch unmittelbar von Nyborg. Später am Tage wehte endlich ein leichter Wind, aber uns gerade entgegen. Wir kreuzten und kreuzten und waren endlich so glücklich, dass wir bald nach 11 Uhr die Stadt Corsair erreichten. Wir hatten 22 Stunden zu 4 Meilen gebraucht. Es tat wohl, ans Land zu kommen, aber es war finster. Die Laternen brannten trübe und alles war mir so wild fremd, die ich doch niemals in einer anderen Stadt als Odense gewesen war. Sieh, hier wurde Bargesen geboren, und hier lebte Birkner, sagte mein Vater. Da schien es mir, als ob die Stadt mit ihren kleinen Häusern plötzlich viel heller und größer wurde. Dazu fühlten wir uns so froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Schlafen konnte ich diese Nacht nicht, über all das Neue, was ich bereits gesehen und erlebt hatte, und war doch erst seit vorgestern von zu Hause fort. Am nächsten Morgen mussten wir zeitig heraus. Wir hatten einen schlimmen Weg mit erschrecklichen Bergen und vielen Löchern bis Lagelse vor uns. Und weiter hinaus, auf der anderen Seite, würde es wahrscheinlich nicht viel besser sein. Und wir wollten gern rechtzeitig Krebshaus erreichen, dass wir noch bei Tage nach Sori kommen und Möllers Emil, wie wir ihn nannten, besuchen könnten. Ja, das war euer Großvater, mein seliger Mann, der Propst. Er war Student in Sori und gerade mit seinem zweiten Examen fertig. Wir kamen nachmittags in Krebshaus an. Es war damals ein vornehmer Ort, das beste Wirtshaus auf der ganzen Reise und die lieblichste Gegend. Ja, das müsst ihr doch alle einräumen. Sie ist es ja noch heute. Frau Plambeck war eine tüchtige Wirtin. Alles im Hause war blitzblank. An der Wand hing unterm Glas und Rahmen ein Brief, den Pagesen an sie geschrieben. Er war wohl wert, gesehen zu werden. Für mich war es eine große Merkwürdigkeit. Dann gingen wir nach Sorö hinauf und trafen Emil dort. Ihr könnt mir glauben, dass er froh war, uns zu sehen, und wir waren es nicht minder. Er war so gut aufmerksam. Mit ihm besahen wir die Kirche mit Absalons Grab und Holbergs Sarg. Wir besahen die alten Mönchsschriften. Wir segelten über den See nach Pernas. Es war der schönste Abend, dessen ich mich erinnere. Könnte man an irgendeinem Orte der Welt dichten, so glaube ich wirklich, dass man es nur in Sorö, in dieser stillen, friedlichen Natur könne. Dann gingen wir den sogenannten Philosophengang, einen schönen, einsamen Weg am See entlang und auf der Landstraße nach Krebshaus zurück. Emil blieb und aß mit uns, und Vater und Mutter fanden, dass er so klug geworden wäre und so gut aussehe. Er versprach uns, in 5 Tagen in Kopenhagen bei seiner Familie mit uns zusammenzutreffen. Es war ja Pfingsten. Die Stunden in Sore und Krebshaus gehören zu den schönsten Perlen meines Lebens. Später, als Emil die Pfarrstelle bei Assens erhielt, heirateten wir. Wir sprachen oft von der Kopenhagener Reise und davon, sie einmal zu wiederholen. Aber da kam eure Mutter und dann erhielt sie Geschwister. Da gab es viel aufzupassen und in Acht zu nehmen. Als nun der Vater befördert und Propst wurde, ja, da war alles schön und gut, aber nach Kopenhagen kamen wir nicht. Niemals kam ich wieder dahin, so häufig wir auch daran dachten, davon sprachen. Und nun bin ich zu alt, habe nicht mehr die Kraft, um mit Eisenbahn zu fahren, aber ich freue mich über die Eisenbahn. Es ist ein Segen, dass wir sie haben. So könnt ihr umso schneller zu mir kommen. Nun ist Odense nicht viel weiter von Kopenhagen, als es in meiner Kindheit von Nyborg entfernt war. Ihr könnt nun ebenso schnell nach Italien fliegen, wie wir damals nach Kopenhagen reisten. Ja, das ist schon etwas. Aber ich bleib zu Hause und lasse die anderen reisen, lasse sie zu mir kommen. Aber ihr sollt nicht darüber lächeln, wenn ich zu Hause bleibe. Ich habe eine weit größere Reise vor als die eurige, eine weit schnellere als die auf der Eisenbahn. Wenn es Gott gefällt, reise ich zum Großvater hinauf. Und wenn ihr dann euer Werk verrichtet und euch auf der gesegneten Erde gefreut habt, so weiß ich, dass ihr zu uns hinaufkommen werdet. Und sprechen wir dann von den Tagen unseres Erdenlebens, so glaubt mir, Kinder, dass ich auch dann noch sage, von Kopenhagen nach Korsör, ja, das ist wirklich ein Stück Perlenschnur. Ende von Kapitel 8. Aufgenommen von Old Zack.